Die Herde hat sich verirrt. Ohne einen Hirten. Und verharrt in Ratlosigkeit. Unwiderstehliche, unsichtbare Ströme fließen gewaltsam in der Tiefe unserer gepeinigten Seele. Gedankenlose Jäger haben uns umkreist und wie einfältige Fische gefangen. Ville-Évrard, Psychiatrie. 19. April 1919. Acte Comitas. Erste Bestandsaufnahme nach 15 Tagen. Der Patient ist folgsam und höflich. Gegenüber dem Personal ist er weder schüchtern noch aggressiv, zeigt sich jedoch abweisend gegenüber allen Versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Die Atmosphäre ist vergiftet. Und es gibt kein Heilmittel dagegen. Zerstörung und maßlose Unterdrückung auf der einen Seite, Gleichgültigkeit und Trägheit der Herzen auf der anderen. Dem Patienten scheinen alle äußeren Ereignisse gleichgültig zu sein. Zeitungen und Bücher, die ihm angeboten werden, weist er zurück. Die Pflege, die ihm zuteil wird, hat er niemals gewürdigt. Noch hat er sich über etwas beschwert. Abgesehen von seiner Manie, auf dem Liegestuhl zu schlafen, hat er seit seiner Ankunft nichts Bizarres getan. Stolz und Egoismus auf der einen Seite, Unvermögen und Ahnungslosigkeit auf der anderen. Unser Körper ist verfault, unsere Seele beschmutzt und unser Leben ist tot. Da er kaum spricht, habe ich nicht herausfinden können, an welchen Vorstellungen er leidet. Aus dem Wenigen, was er mir gesagt hat, scheint hervorzugehen, dass er gute Musik liebt und dass er schlechte Musik als schädlich für die Menschheit betrachtet. Auf dem Weg nach Çankırı. Der Komponist und der Völkermord. Ein Feature von Daniel Gutmann. In der Nacht des 24. April 1915 befanden sich die armenischen Bewohner von Konstantinopel in friedlichem Schlaf. Sie waren immer noch erschöpft von den Osterfeierlichkeiten, die einige Tage zuvor zu Ende gegangen waren. In der Polizeizentrale von Konstantinopel, nicht weit von der Hagia Sophia, herrschte indes Hochbetrieb. Von hier aus wurde eine von langer Hand geplante, streng geheime polizeiliche Aktion durchgeführt. Der Befehl der Regierung lautete, alle Armenier zu verhaften, deren Namen sich auf einer schwarzen Liste befanden. Der Priester Krikor Balakian ist einer von mehr als 220 armenischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die in dieser Nacht in Konstantinopel ohne jede Erklärung festgenommen werden. Sie brachten uns ins zentrale Gefängnis mit seinen riesig hohen Mauern und sperrten uns in eine Holzbaracke im Innenhof. Dort saßen wir auf dem nackten Fußboden, im fahlen Licht flackernder Öllampen. Wir waren zu fassungslos und verwirrt, um zu begreifen, was mit uns geschah. Balakians autobiografischer Bericht »Armenisches Golgatha« erschien 1922. Er gehört zu den wichtigsten Augenzeugenberichten über den Völkermord an den Armeniern. Es war, als hätten sich alle prominenten Armenier der Hauptstadt hier im Gefängnis zu einer großen Versammlung verabredet. Abgeordnete, Funktionäre, Schriftsteller, Verleger, Lehrer, Doktoren, Zahnärzte, Bankiers und andere. Manche erschienen sogar in ihren Nachtkleidern und mit Sandalen. Die Verhaftungen verliefen alle nach demselben Schema. Ein uniformierter Polizist klopft an die Tür und bittet mit freundlichem Lächeln darum, ihn auf die Polizeistation zu begleiten. Der Kommissar habe ein paar Fragen. Es würde sicher nicht lange dauern. Es schien sich gar nicht um eine Verhaftung zu handeln. Der Journalist Aram Andonyan veröffentlichte seine Erinnerungen an die Verhaftungen des 24. April nach dem Krieg in einer armenischen Zeitschrift. Einige von uns hatten den Verdacht, dass wir ins Exil geschickt werden sollten. Aber wir waren uns nicht sicher, denn unsere Gruppe war keineswegs homogen. Es gab viele unter uns, die ganz offensichtlich nicht im Verdacht stehen konnten, antitürkische Politik zu betreiben. Zu den Gefangenen gehört auch der Komponist Sochomon Sochomonian, bekannt unter seinem Priesternamen Vartapet Komitas. 1915 ist er 46 Jahre alt und befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Auch von den Türken scheint er geachtet zu werden. Noch kurz vor seiner Verhaftung hielt er Vorträge in einem türkischen Kulturzentrum im Stadtteil Beyazit, in Anwesenheit hoher türkischer Regierungsmitglieder. Dieser Sohn Anatoliens, ein armenischer Priester, hat der armenischen Musik Flügel verliehen. Wenn wir Türken doch bloß auch nur einen vergleichbaren Komponisten hätten. Die Wahrheit ist, dass die armenische Nation die Avantgarde unseres kulturellen Lebens bildet. Überall in der Türkei finden wir ihre Spuren. Unsere Paläste wurden von armenischen Architekten gebaut. Die so fein verzierten Grabmäler unserer lieben Verstorbenen werden von armenischen Steinmetzen hergestellt. Unsere besten Ärzte und Wissenschaftler sind Armenier. Dies ist ein Volk, mit dem wir seit Jahrhunderten zusammenleben. Die Koexistenz von Türken und Armeniern hatte im 14. Jahrhundert begonnen. Als die Turkvölker Kleinasien erobern, endet das letzte armenische Königreich, Kilikien. Von nun an leben die Armenier dauerhaft unter Fremdherrschaft. Während die im Kaukasus lebenden Ostarmenier zunächst unter persischer, später unter russischer Herrschaft stehen, gehören die in Kleinasien lebenden Westarmenier zum Osmanischen Reich. Es war kein Zufall, dass die Türken den Armeniern bereits 8 Jahre nach der Eroberung von Konstantinopel im Jahr 1453 einen speziellen Status einräumten, der es ihnen ermöglichte, in der neuen Hauptstadt des Osmanischen Reichs ein armenisches Patriarchat einzurichten. Für armenische Historiker wie Ashot Melkonyan hat die Erforschung der Geschichte der Armenier im Osmanischen Reich eine besondere Bedeutung. Es ist der Versuch der Rekonstruktion einer durch Völkermord und Vertreibung abrupt beendeten, mehr als 500-jährigen Epoche. Aufgrund ihrer guten Bildung bekamen viele Armenier in Konstantinopel höhere Posten in Verwaltung und Regierung. Auch der internationale Handel befand sich in armenischen Händen. Ende des 19. Jahrhunderts lebten knapp 200.000 Armenier in der Hauptstadt. Sie hatte eine außerordentliche Bedeutung im kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Leben der Armenier. Dennoch bleiben die Armenier im Osmanischen Reich immer nur Bürger zweiter Klasse. Viele von ihnen sind deshalb voller Hoffnung, als 1908 die oppositionelle Bewegung der Jungtürken Sultan Abdülhamid II. Stürzt und die Macht an sich reißt. Nach außen hin propagieren die Jungtürken die Errichtung einer parlamentarisch-konstitutionellen Staatsform, in der auch die ethnischen Minderheiten volle Bürgerrechte bekommen sollen. Im Geheimen jedoch schmieden sie einen ganz anderen Plan. Die Jungtürken hatten beschlossen, das armenische Volk aus ihrer Heimat zu vertreiben. Auf diese Weise wollten sie ihren Traum eines pantürkischen Reichs verwirklichen, das sich über Kleinasien bis hin nach Aserbaidschan und den nördlichen Kaukasus ausdehnen sollte. Wir Armenier standen diesem Traum leider im Wege. Als Komitas zu uns ins Gefängnis geführt wurde, gab es nichts Ungewöhnliches in seiner Erscheinung. Wie immer machte er Scherze und neckte seine Bekannten, indem er sie als Salamander bezeichnete. Mit sarkastischem Blick musterte Komitas die Anwesenden und begrüßte diejenigen, die er kannte. Was machst du denn hier, Feuersalamander? Konntest du Brillensalamander dich nicht rasch unter einem Stein verstecken und entwischen? Die Aussicht, die Nacht auf dem feuchten Gefängnisboden zu verbringen, war auch für Komitas nicht angenehm. Allerdings bestand auch seine gewöhnliche Schlafstätte nur aus einem Holzbrett, auf dem ein dünnes Laken lag. Komitas mochte es nicht, in einem Bett zu schlafen. Ich wurde am 26. September 1869 geboren, in der Stadt Kütahya in Kleinasien. 3 Tage nach meiner Geburt wurde ich getauft und erhielt den Namen Soromon. Meine Familie war einst vermögend gewesen, aber zur Zeit meiner Geburt war sie bereits verarmt. Mein Vater war Schuster. Die Ahnen von Komitas kamen aus der Provinz Gort, genauer gesagt aus Nachitschewan, ein Gebiet, das heutzutage zu Aserbaidschan gehört. Artur Shahnazarian ist Komponist und Musikwissenschaftler. Er lebt in der armenischen Hauptstadt Jerewan, etwa 150 Kilometer von Nachitschewan entfernt. Vor 10 Jahren ist in Nachitschewan etwas Schlimmes geschehen. Mehrere tausend mittelalterliche armenische Kreuzsteine sind von den Aserbaidschanern vernichtet worden. Das waren heilige Kreuzsteine, die Ahnen von Komitas geschaffen hatten. Nach dem Völkermord begannen Türken und Aserbaidschaner, die armenischen Spuren in den entvölkerten Regionen zu zerstören. Uralte armenische Kirchen, Klöster, Friedhöfe und Denkmäler, die zum Weltkulturerbe gehörten, wurden dem Erdboden gleichgemacht. Die Region Nachitschewan war berühmt für ihre Musiker. Schon im 5. Jahrhundert preist der armenische Chronist Khorenazi die fahrenden Sänger aus Nachitschewan. In ihren Liedern erzählten sie armenische Legenden aus vorchristlicher Zeit. Im 17. Jahrhundert mussten die Ahnen von Komitas diese Region verlassen, weil es kriegerische Auseinandersetzungen gab. Sie emigrierten nach Kütahya, aber dort war die Situation für die Armenier auch nicht viel besser. Kütahya liegt in der Westtürkei, ungefähr 250 Kilometer südöstlich von Istanbul, weit außerhalb des armenischen Kerngebiets. In Kütahya bildeten die Armenier eine kleine Minderheit. Im 17. Jahrhundert war es den Armeniern in Kütahya verboten, ihre eigene Sprache öffentlich zu sprechen. Und wer dabei erwischt wurde, dem konnte die Zunge herausgeschnitten werden. Jeder Türke hatte grundsätzlich das Recht dazu. Niemand von uns verstand, warum wir verhaftet worden waren und was das für unsere Zukunft bedeuten würde. Je länger die Nacht fortschritt, desto mehr stieg unser Unbehagen. Das Einzige, woran Komitas sich in dieser Nacht zu stören schien, war die Menge an Menschen auf dichtem Raum und der Zigarettenrauch, den er schlecht vertrug. Über unsere Situation schien er sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Er war der Überzeugung, dass dieser Scherz, wie er es nannte, nicht lang andauern könne. Der armenische Patriarch, die armenischen Regierungsmitglieder und die Intervention ausländischer Botschaften würden schon dafür sorgen, dass der Spuk ein Ende nimmt. Mit seinem Optimismus gelang es Komitas, andere zu trösten, wie zum Beispiel den Arzt Bahram Torkomian. Ich kann nicht beschreiben, wie verdreckt es in dieser Gefängnisbaracke war und wie viel Ungeziefer es dort gab. Ich konnte kaum atmen. Der Mangel an Frischluft und die ungesunde Atmosphäre setzten mir gewaltig zu. Da kam plötzlich Komitas auf mich zu. Er lächelte und schaute mir direkt in die Augen. Mit eindringlicher, aber sanfter Stimme sagte er: Schämst du dich nicht? Diese Worte, ich weiß nicht wie, hatten eine wundersame Wirkung auf mein verängstigtes Herz. Ich fiel Komitas um den Hals und begann hemmungslos zu weinen. Meine Tränen flossen so zahlreich, dass sein Hemd ganz nass wurde. Er streichelte mir über den Kopf und hielt mich in seinen Armen und ich spürte, wie eine Kraft von ihm auf mich überging. Ich glaube, sonst wäre ich zugrunde gegangen. Während meiner Kindheit wurde ich zum Waisen. Meine Mutter starb schon ein halbes Jahr nach meiner Geburt, mein Vater, als ich 9 Jahre alt war. Ich hatte weder Schwester noch Bruder. Nach dem Tod meiner Eltern kümmerte sich meine Großmutter um mich. Als ich 12 Jahre alt war, bekam unser Priester eine Einladung ins heilige Etchmiadzin, um zum Bischof ernannt zu werden. Ihm wurde aufgetragen, zu dieser Gelegenheit ein Waisenkind aus Kütahya mitzubringen, damit es in Etchmiadzin zum Priester ausgebildet werde. Unter 20 Kandidaten fiel das Los auf mich. Etchmiadzin liegt 20 Kilometer östlich von Jerewan. In dieser kleinen Stadt gründeten die Armenier im 4. Jahrhundert den ersten christlichen Staat auf unserem Planeten. Mit seinen weit ausgedehnten Klosteranlagen und alten Kirchen bildet Etchmiadzin bis heute das spirituelle Zentrum der armenisch-apostolischen Kirche. Wir wurden in die Gemächer des Katholikos geführt. Seine Gestalt flößte mir Respekt ein. Er begann mir Fragen zu stellen. Aber ich war verblüfft, denn ich verstand kein einziges Wort. Er sprach Armenisch, während ich, wie alle Armenier aus Kütahya, türkischsprachig war. Welche Lieder kennst du denn? Ich kenne viele Lieder. Armenische, türkische, Kirchenlieder und Volkslieder. Während ich das Lied für den Katholikos sang, fiel mir auf, dass Tränen der Rührung aus seinen Augen flossen. Sie rollten langsam an seinem langen, grauen Bart herunter, um im Revers seines Mantels zu verschwinden. Bringt diesen Jungen ins Priesterseminar. 12 Jahre lang studiert Komitas am Seminar. Sein besonderes Interesse gilt armenischen Volksliedern, die aus mündlicher Überlieferung stammen. Komitas beginnt, diese Lieder aufzuschreiben und zu sammeln. Garegin Levonian, ein Kommilitone, erinnert sich. Komitas war mittelgroß, mager und drahtig. Seine Augen waren ausdrucksvoll und feurig. Er war schon früh kahlköpfig und trug als Student ein Kinnbart. Er hatte einen schnellen Gang, war immer fleißig und schien sehr zufrieden mit dem Leben. Wenn auch sein Zimmer mit Teppichen und Bildern geschmückt war, lebte Komitas ansonsten sehr spartanisch. Beim Essen war er anspruchslos und maßvoll. Er trank und rauchte nicht und schlief zu jeder Jahreszeit bei offenem Fenster, ohne Matratze, einfach so auf dem Fußboden. Ville Evrard, 9. April 1920. Akte Komitas. Seit ungefähr einem Monat macht der Patient fast jeden Tag Musik, manchmal sogar mehrfach am Tag. Manchmal scheint er dabei zu komponieren. Er singt, sucht eine bestimmte Note und schreibt sie auf, wenn er sie gefunden hat. Er spricht niemals mit anderen Patienten und zeigt Abneigung gegenüber jedem Neuankömmling. Als im Speisesaal einer seiner Sitznachbarn mit dem Essen kleckert, regt er sich fürchterlich auf, gibt Beschimpfungen von sich und verlässt den Saal. Schon mehrfach hat er darum gebeten, sich zu uns an den Tisch der Angestellten setzen zu dürfen. Reagiert sehr schroff, wenn ihm ein Mitpatient zu nahe kommt oder gar versucht, in sein Zimmer einzudringen. Am nächsten Abend, nach Einbruch der Dämmerung, holten uns die Wärter aus den Baracken. Alle Gefangenen mussten sich auf dem Innenhof versammeln. Anschließend wurden wir in Gruppen aufgeteilt und zu roten Militärbussen geführt, die vor dem Gefängnis auf uns warteten. Wir hatten nicht die geringste Ahnung, wo es hingehen sollte und welches Schicksal uns erwartete. Manche unter uns waren davon überzeugt, dass das unser Todesurteil sei. Mit hoher Geschwindigkeit fuhren die Busse durch die Stadt Richtung Hafen. Als wir dort ankamen und das Fährschiff sahen, das auf uns wartete, kam Todesangst unter uns auf. Die Erinnerung an jene düstere Zeit der Tyrannei unter dem roten Sultan Abdülhamid war noch frisch in unseren Köpfen. Wie wir alle wussten, waren damals hunderte armenische und türkische Intellektuelle im Meer ertränkt worden. An ihre Beine hatte man Steine gebunden. In den Jahren 1894 bis 96 fallen in verschiedenen Regionen des Osmanischen Reichs bis zu 200.000 Armenier den hamidischen Massakern zum Opfer. Sultan Abdülhamid, der dafür die Verantwortung trug, wurde von dem britischen Premier Gladstone als großer Attentäter und scheußlicher Türke bezeichnet. Komitas erreichen diese Schreckensmeldungen im Ausland – Nach einem Studienjahr in der georgischen Hauptstadt Tiflis ermöglicht ihm ein Stipendium des armenischen Ölmagnaten Alexander Mantashian, sein Studium in Berlin fortzusetzen. Da ich kein Deutsch konnte, reiste ich in Begleitung eines Freundes nach Berlin. Wir machten eine Verabredung mit dem weltbekannten Violinisten Josef Joachim, um ihn um Rat zu bitten. Er stellte mir einige Fragen und empfahl mir, Unterricht bei Richard Schmidt zu nehmen, der in Berlin ein renommiertes Privatkonservatorium leitete. Nach einem langen Gespräch erklärte Schmidt sich bereit, mein Lehrer zu werden. Richard Schmidt schätzt seinen armenischen Schüler und macht ihn mit anderen Akteuren der Berliner Musikszene bekannt. Als der Musikethnologe Oskar Fleischer 1898 die Internationale Musikgesellschaft ins Leben ruft, wird Komitas eingeladen, Gründungsmitglied zu sein. Ein Jahr später hält Komitas in Berlin seine ersten Vorträge über die in Westeuropa so gut wie unbekannte armenische Musik. Je tiefer ich in den wonnevollen Ozean der Musik eintauche, desto stärker wird meine Überzeugung, dass unsere armenischen Melodien auch für Ausländer ein sehr interessantes Studienobjekt sein können. Denn diese Melodien sind sehr alten Ursprungs. Sie gehen bis auf jene vorchristliche Zeit zurück, in der sich die armenische Sprache gebildet hat. Vom Fährschiff müssen die Gefangenen in einen Zug umsteigen, mit dem sie ins Landesinnere deportiert werden. Nach 36 Stunden erreicht der Zug einen Vorort von Ankara. Ibrahim, der gefürchtete Polizeichef, trat nach vorn. Er hatte eine Liste in der Hand und begann Namen zu verlesen. Diejenigen, die genannt wurden, mussten aus dem Zug aussteigen und sich auf dem Gleis in eine Reihe stellen. Insgesamt waren es ungefähr 75 Personen. Wir hielten den Atem an, auch wenn wir nicht wussten, aus welchem Grund unsere Kameraden von uns getrennt wurden. Wir umarmten diejenigen, die uns verlassen mussten. Einige weinten. Wir fühlten instinktiv, dass wir uns nicht wiedersehen würden. Einige Monate später wurden sie fast alle in den Bergen im Umland Ankaras grausam massakriert. Der Zug fährt weiter bis nach Ankara. Dort wird den verbliebenen Gefangenen das Ziel der Deportation mitgeteilt. Die Kleinstadt Çankırı liegt weit ab in der Provinz, etwa 150 Kilometer nordöstlich von Ankara. Eine Zugverbindung dorthin gibt es nicht. Vom Bahnhof aus machen sich die Gefangenen auf den Weg, um in Kutschen umzusteigen. Nachdem wir das Ziel der Reise erfahren hatten, besserte sich unsere Stimmung schlagartig. Auch wenn wir nicht viel über Çankırı wussten, war uns das Städtchen vom Namen her bekannt. Die türkische Bevölkerung dort stand in dem Ruf, altmodisch, aber gutherzig zu sein. Sie waren berühmt für ihre besondere Art, Kichererbsen zu rösten. Während wir den Bahnhof verließen, begannen einige Melodien aus einer populären armenischen Operette zu summen. Sie hieß Herr Hor Hor, der Kichererbsenröster. Das brachte manche von uns zum Kichern, was das Missfallen einiger distinguierter Männer unter uns erregte. Auch Komitas befand sich in der distinguierten Gruppe. Hinter ihm lief Pjusant Keçian, dessen großer Rucksack uns die Sicht auf Komitas nahm. Ab und zu jedoch lugte Komitas dahinter hervor. Er schaute zurück zu den Sängern und ermutigte sie mit breitem Lächeln. Komitas sah einfach wundervoll aus. Sein Lächeln war wie ein Gedicht für uns. Lieber Herr Kostanjan, ich befinde mich in der Heimat von Hugo und Balzac, von Bizet und Berlioz, von Debussy und Ravel. Mit Hilfe der Schwestern Babayan haben wir einen Chor mit erstklassigen Sängern zusammengestellt. Gestern haben wir unser erstes Konzert in Paris gegeben. Es war ein bewegender Moment. Ich fühlte mich als Botschafter der ganzen armenischen Nation. Nach dem Konzert kam Claude Debussy auf mich zu. Er kniete vor mir nieder und küsste den Saum meines Gewandes. Dann stand er auf und verkündete mit feierlicher Stimme: Vater Komitas, ich verneige mich vor Ihrem Genie. Komitas erstes Konzert in Paris im Sommer 1901 legt das Fundament für seinen internationalen Ruhm. Dass es zustande kommt, ist der armenischen Musikerin Margarit Babayan zu verdanken. Sie lebt in Paris und hatte Komitas wenige Monate zuvor in der georgischen Hauptstadt Tiflis kennengelernt. Es ist der Beginn einer langjährigen Freundschaft. Manche Biografen vermuten sogar einer geheimen Liebesbeziehung des zum Zölibat verpflichteten Priesters. Es herrschte völlige Stille, als ich ihn zum ersten Mal singen hörte. Seine Stimme schien aus der Tiefe einer brennenden Seele zu kommen. Ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Sie flossen so zahlreich, dass es mein Lehrer mit der Angst zu tun bekam. Er unterbrach Komitas und sagte ihm: »Genug, genug, du bringst das Mädchen noch um.« An diesem Tag erst wurde mir klar, dass armenische Musik auf dieser Welt wirklich existiert. In den ersten 10 Jahren des neuen Jahrhunderts ist Komitas als Musiklehrer am Priesterseminar in Etschmiadzin tätig. In seiner freien Zeit vertieft er die Studien der alten armenischen Musik. Es gelingt ihm, den verloren gegangenen Schlüssel zum frühmittelalterlichen armenischen Notationssystem wiederzufinden. Außerdem unternimmt er Reisen durch das Osmanische Reich und den Nahen Osten, um seine Sammlung armenischer Volkslieder zu vervollständigen. Komitas fuhr bevorzugt in kleine, abgelegene armenische Dörfer. Er erzählte uns, dass er sich manches Mal hinter Büschen versteckt habe, damit die Bauern ihn nicht bemerkten, während sie ihre Lieder sangen. Es ist ihm auch zugute gekommen, dass Etschmiadzin die wichtigste Pilgerstätte für armenische Christen ist. Aus allen Himmelsrichtungen reisten Pilger an, um die Kathedrale zu besuchen. So konnte Komitas direkt vor seiner Haustür Armenier aus allen möglichen Regionen treffen und sich ihre Lieder anhören. Mehr als 3000 armenische Lieder und Tänze wird Komitas Sammlung umfassen. Zu diesem Zeitpunkt kann er nicht wissen, dass er damit einen wichtigen Teil des kulturellen Erbes im letzten Moment für die Nachwelt rettet. Komitas Kompositionen bestehen nahezu ausschließlich aus Bearbeitungen des von ihm erschlossenen Materials. Komitas hat sich in europäische Kompositionstechniken vertieft, aber er hat die europäische Harmonielehre nicht kopiert. Er hat eine neue Harmonie und eine neue Polyphonie geschaffen, die auf die armenische Musik maßgeschneidert war. Die Musik von Komitas eröffnet eine ungewöhnliche Welt. Und man versteht nicht, ob sie von heute stammt oder von vor 100 oder 500 Jahren. In seiner Musik ist eine mystische Kraft vorhanden. Tigran Mansurian ist Armeniens berühmtester Komponist der Gegenwart. Komitas Kompositionen besitzen eine beeindruckende architektonische Struktur. Seine Arbeit auf dem Weg zu dieser Struktur erstaunt mich. Denn man sieht dabei, wie aus der kleinen Zelle der Volksmelodie Vielstimmigkeit, Widerhall und Intervalle entstehen. Sie wird zu einem Denkmal der Stimmen, dem eine klare, leichte Melodie zugrunde liegt. 1907 bekommt Komitas die Erlaubnis, mehrere Monate in Westeuropa zu verbringen. Mit einem in Paris zusammengestellten Chor gibt er Konzerte in Frankreich, der Schweiz und Italien. Liebe Margarit, das Konzert in Genf war wunderbar. Ich werde die Schweiz in guter Erinnerung bewahren. Am Montag fahren wir zurück nach Paris und dann werde ich dir alles ausführlich erzählen. Meine herzlichsten Grüße an alle, an die Jungen und an die Alten, an das Licht und an das Feuer, an die Salamander und an die goldene Perle. Gerne wäre Komitas nach Paris übergesiedelt. Margarit Babayan und andere prominente Armenier setzen sich dafür ein, dass er eine Anstellung in der armenischen Gemeinde bekommt. Doch der Plan scheitert. Komitas muss nach Etchmiadzin zurück, wo er sich schon seit geraumer Zeit unwohl fühlt. Ausgerechnet in seiner Heimat findet seine Arbeit nicht die gebührende Anerkennung. Teilen des konservativen Klerus ist es ein Dorn im Auge, dass Komitas spirituelle Gesänge in weltlichen Konzertsälen zur Aufführung bringt. Ich komme nicht zur Ruhe und weiß nicht, was ich tun soll. Es ist, als wäre ich von dichtem Nebel umgeben. Ich sehne mich nach Licht, nach hellem Licht. Ich möchte in die Höhe steigen, aber ich finde nicht den Weg und habe das Gefühl, in dieser verpesteten Luft zu ersticken. Es gibt hier niemanden, dem ich mich anvertrauen kann, niemanden, von dem ich etwas lernen kann. Ich wundere mich, dass ich noch nicht wahnsinnig geworden bin. Jeder bekam ein Brot in die Hand gedrückt. In Begleitung eines Polizisten passten jeweils 4 oder 5 von uns in eine der offenen Kutschen. Mit hohem Tempo setzten sich die Kutschen in Bewegung. Schon bald ließen wir Ankara hinter uns und bogen ein auf die kleinen, unebenen Straßen im hügeligen Hinterland. Die Kutschen wirbelten den Staub auf und machten einen Höllenlärm. Nach vielen Stunden Fahrt erreicht der Treck der Gefangenen eine Relaisstation. Dort befindet sich eine Wasserquelle, um die sich rasch eine große Menschentraube bildet. Zu den Ungeduldigsten unter uns gehörte Komitas. Als er das klare, sprudelnde Wasser sah, schrie er auf vor Freude. Sein Blick war so fixiert auf den Wassereimer, als gäbe es auf der Welt nichts Schöneres. Genau in dem Moment jedoch, als Komitas an der Reihe war zu trinken und den schweren, metallenen Eimer mit der Hilfe 2 Kameraden in seine Hände nahm, kam plötzlich von hinten einer der Polizisten auf seinem Pferd auf uns zu. Mit brutaler Wucht stieß er den Eimer mit seinem Fuß aus den Händen von Komitas. Es war reines Glück, dass der Metallhenkel dabei nicht auf seinen Kopf prallte. Komitas war zutiefst schockiert. Er machte einige Schritte zurück und legte die Arme um seinen Kopf, wie um sich vor weiteren Attacken zu schützen. Sein Gesicht war ganz nass und das Wasser tropfte an seinem Bart hinab. So stand er unbeweglich wie zu einem Stein erstarrt. In seinen Augen war ein Ausdruck nicht von Angst, sondern von grenzenloser Bestürzung. Die Attacke des Polizisten verstört Komitas nachhaltig. Kurze Zeit nach dem Vorfall wird die Fahrt mit den Kutschen fortgesetzt. Je weiter wir uns von der Zivilisation entfernten, desto unruhiger wurden unsere Seelen und desto angsterfüllter unsere Gedanken. Der Experte für armenische Musik, Vater Komitas, der sich in meinem Wagen befand, war völlig außer sich. Die vorbeiziehenden Schatten der Bäume hielt er für Polizisten, die ihn bedrohten. Immer wieder versteckte er seinen Kopf unter dem Saum meines Gewands, wie ein verängstigtes Rebhuhn. Er bat mich, einen Segen für ihn zu sprechen, in der Hoffnung, dass ihn das beruhigen würde. Über Nacht werden die Gefangenen in eine große Scheune gesperrt. Komitas Zustand hatte sich nicht verbessert. Zwar waren seine Gedanken nicht mehr auf die Polizisten fixiert, aber dafür begann er sich heftige Sorgen um seine Aufzeichnungen zu machen, die er in Konstantinopel zurückgelassen hatte. Er schrie auf vor Sorge um seine Manuskripte und niemandem gelang es, ihn zu beruhigen. Seit einigen Tagen redet der Patient mit mir. Ich frage ihn, ob er nicht Lust hat, zu lesen oder Musik zu hören. Er verneint und erklärt, dass er das alles in sich trage. Auch seine musikalischen Werke komponiere er ausschließlich im Kopf und schreibe sie erst auf, wenn sie fertig sind. Der Patient beobachtet alles um ihn herum und wirkt dabei nachdenklich. Seine Antworten auf meine Fragen sind hintersinnig, von verblüffender Subtilität, oft schelmisch. Sein Erinnerungsvermögen ist intakt. Er erinnert sich sehr gut an die Konzerte, die er gegeben hat, und an seine Schüler. Erklärt mir seine Lehrmethode, die sich an der Stimme orientiert und nicht an Noten. Son, son, son, son, son, son, son, son, son. Die Menschen hier lieben mich für meine Arbeit. Und das macht mir viel Mut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich wünschte, dass du hier wärst und all das mit mir teilen könntest. Ich habe große Hoffnung, dass es mir hier gelingen wird, ein armenisches Konservatorium zu gründen. Dann werde ich dich herholen und wir werden gemeinsam arbeiten können. Diese Zeilen an seine Freundin Margarit Babayan schreibt Komitas 1910 aus Konstantinopel, seiner neuen Heimat. He could not be contained in Echmiadzin. He needed to be free and create. In Echmiadzin fühlte sich Komitas eingeengt. Er brauchte Freiheit, um seine Kreativität ausleben zu können. Meline Karakashian ist Psychoanalytikerin. Die in New York lebende Armenierin hat ein Buch geschrieben, in dem sie versucht, die seelischen Entwicklungsprozesse des Komponisten nachzuvollziehen. And Konstantinopel at the time was a cultural Mekka. Konstantinopel war zu dieser Zeit ein kulturelles Mekka und sehr lebendig. Junge Armenier studierten in Europa und kamen mit neuen, fortschrittlichen Ideen zurück. Es war ein wunderbarer Moment in unserer Geschichte und Komitas war dort genau am richtigen Ort. Komitas gründet einen Chor, in dem bis zu 300 Sänger und Sängerinnen mitwirken. In vielen Ländern gibt er Konzerte und hält Vorlesungen. 1912 reist er erneut nach Paris und nimmt gemeinsam mit dem Sänger Armenak Shahmuradian eine Schallplatte auf. In Paris sieht Komitas auch Margarit Babayan wieder. Die beiden reisen gemeinsam an die Südküste Englands. Als wir am Meer saßen und lange den Geräuschen der Wellen lauschten, die manchmal so zart, manchmal aber auch voller Gewalt waren, verglich Komitas sie mit der Melodie der armenischen Sprache. Er saß auf dem Sandstrand und sang einige seiner neuen Lieder, während ein kühler britischer Mond verwundert zu uns hinunterzublicken schien. Unfähig zu verstehen, aus welchem Land solch inbrünstige Melodien wohl kommen mochten. Und ich war Komitas einziges Publikum, umringt von den finsteren Schatten der Felsen und den schäumenden Wellen. Nach einer mehr als zehnstündigen Fahrt mit demselben halsbrecherischen Tempo wie am Vortag sahen wir endlich in der Ferne die trüben Lichter von Çankırı. Aber anstatt weiter Richtung Stadt zu fahren, bogen die Kutschen plötzlich in eine Seitenstraße und hielten vor dem großen Eisentor eines riesigen Gebäudes, das im Dunkel des Abends verhüllt lag. Das Gebäude ist eine ehemalige Kaserne, in der bis zu 5000 Soldaten Platz hatten. Nach einer Typhusepidemie war sie vom Militär aufgegeben worden. Die Halle, in die wir geführt wurden, war dreckig und staubig, aber wir waren so müde, dass uns das überhaupt nicht interessierte. Wir ließen uns auf den nackten Holzboden sacken, um endlich zu schlafen. Am folgenden Tag richten sich die Gefangenen notdürftig in ihrer neuen Bleibe ein. Dabei bekommen sie Hilfe von der lokalen türkischen Bevölkerung. Auch Komitas geht es besser. Am Abend improvisiert er gemeinsam mit Krikor Balakian und den anderen Geistlichen einen Gottesdienst. Da saßen wir nun, mehr als 150 ins Exil verbannte Intellektuelle unterschiedlichster Denkrichtung und zelebrierten gemeinsam die Abendmesse, bei fahlem Kerzenlicht hinter den hohen Mauern der Kaserne, mit dem kalten Wind, der durch die zerbrochenen Scheiben wehte. Als der Archimandrit Komitas begann, sein melancholisches und herzzerreißendes Gott erbarme dich zu singen, brachen bei uns alle Dämme. Wie kleine Jungen begannen wir alle hemmungslos zu weinen. Wahrscheinlich hat Komitas das Gott erbarme dich niemals in seinem Leben so flehentlich gesungen wie an diesem Tag. Er bat Gott, dass er uns helfen und trösten möge. Gott jedoch blieb stumm. Komitas gehörte zu den Heiligtümern meiner Familie. Wie sich ein Mensch nicht daran erinnern kann, wann er seine ersten Schritte gemacht hat, so kann ich mich auch nicht daran erinnern, wann die Liebe zu Komitas in mir erwacht ist. Ich bin mit ihr aufgewachsen. Tigran Mansurian steht am Grab von Komitas im Jerewaner Pantheon, dem Ehrenfriedhof der Armenier. Eine andere Frage ist, wie ich Komitas im Laufe meines Lebens immer wieder neu entdecke. Das ist ein langer Prozess, der bis heute andauert. Dabei ist mir gar nicht so klar, ob er mir als großer Musiker oder als großer Armenier wichtiger ist. Ich verehre ihn als umfassende Persönlichkeit. Es liegt ein unerschrockenes Leiden auf deinem nairischen Gesicht. Der Gedanke an die Verwüstung jener Welt, der Schimmer eines Genius ohne Land. Die Erinnerung an Komitas ist in Armenien allgegenwärtig. Unzählige Künstler, Musiker und Schriftsteller haben ihm Werke gewidmet. Zu den berühmtesten Gedichten gehört das Requiem Aeternam von Jerische Czarenc. Erhaben hatte er so eines Tages gelegen in seinem Erdloch, wie ein genialer Bekenner in einem uralten Sarkophag. Zwei Wochen nach unserer Ankunft in Çankırı erhielten 8 Gefangene die Erlaubnis, nach Konstantinopel zurückzukehren. Dies war der Intervention des amerikanischen Botschafters Henry Morgenthau zu verdanken. Auch Komitas gehört zu den Freigelassenen. Innenminister Talat Pascha hatte die Begnadigungen persönlich in einem Telegramm angeordnet. Ein strategischer Schachzug, um ausländische Botschafter zu beruhigen. Zur selben Zeit beginnen bereits landesweit die Deportationen von Armeniern und anderen nicht-türkischen Volksgruppen. Deportationen, die in Wirklichkeit Todesmärsche sind. Viele erliegen den Strapazen, verhungern oder werden von Mordkommandos massakriert. Insgesamt sterben bis Februar 1917 mehr als 1 Million Armenier. Vermutlich ebenso viele schaffen es zu fliehen oder überleben die Deportationen. Zurück bleibt ein verwaistes Land. Durch Völkermord und Vertreibung sind uns insgesamt 66 Städte, 2500 Dörfer, 1350 Kirchen und Klöster genommen. Darüber hinaus auch wertvolle Kulturschätze wie Manuskripte, Handschriften und Denkmäler, die unwiederbringlich verloren sind. Der größte Verlust ist natürlich der unserer Heimat. Die in Konstantinopel verbliebenen Armenier bleiben weitgehend unbehelligt. Der Historiker Ashot Melkonyan: In Konstantinopel gab es keine Massaker, weil die Regierung Angst hatte, dass die Entente-Mächte diese als Vorwand benutzen würden, die Hauptstadt zu erobern. In Konstantinopel trifft Komitas seinen Freund, den Literaturhistoriker Tigran Çitunî. Auch wenn Komitas aus den Klauen des Todes befreit wurde, war ihm natürlich bewusst, was seinem Volk angetan wurde. Tag für Tag saß er auf seinem Balkon und trug das Leid seiner Nation in seinem Herzen. Die grausamen Nachrichten, die Sorge um sein weiteres Schicksal, die Befürchtung, bald ohne Heimat und ohne Auskommen zu sein, all dies führte Komitas in eine tiefe Depression. Am Palmsonntag des Jahres 1916 zelebriert Komitas in Konstantinopel einen Gottesdienst. Viele Armenier sind gekommen, um für ihre Angehörigen und Freunde zu beten, die ein Jahr zuvor nach Çankırı deportiert wurden. Die Nachricht, dass viele von ihnen ermordet wurden, ist bereits nach Konstantinopel durchgedrungen. Während Komitas das »Gott erbarme dich« singt, erleidet er einen schweren Zusammenbruch. Komitas war Priester, das dürfen wir nicht vergessen. Ein Priester ist ein geistlicher Führer. Er fühlte sich verantwortlich, aber er konnte seinem Volk nicht helfen. Das zu verstehen ist sehr wichtig, denke ich. Er hatte keine Hoffnung und ihm fehlten die Worte, das nagte an ihm. Und er fühlte sich schuldig, weil er überlebt hatte. Das zerriss ihm das Herz. In den folgenden Wochen zieht sich Komitas immer mehr zurück. He showed signs of a post-traumatic stress disorder, which stayed with him. Komitas hatte Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Diese seelische Erkrankung war damals noch unbekannt und es gab daher auch keine Therapie dagegen. Seelisch gestörte Menschen wurden meist pauschal als schizophren angesehen. Komitas aber hatte Angstzustände, die typisch für eine posttraumatische Belastungsstörung sind. Seine Freunde waren sehr beunruhigt. Niemand verstand seinen Zustand und schließlich wurde er in die Psychiatrie eingeliefert, und zwar in ein türkisches Militärkrankenhaus. Wie hat man das nur tun können? Das Gefühl, von seinen armenischen Freunden ausgeliefert worden zu sein, verstärkt Komitas seelische Krise. Tigran Chitoni gehört zu den wenigen, die ihn besuchen dürfen. Komitas empfing mich sehr freundlich und wir unterhielten uns lange. Ich möchte nach Hause, zu meinen Freunden und meinen Bekannten. Wo sind meine Hausschlüssel? Wo sind meine Sachen? Wo ist mein Schreibtisch? Was ist mit Panos Gemälden passiert? Wo ist mein Flügel? Wo sind meine Studenten? Wer hat ihnen die Erlaubnis gegeben, das alles zu zerstören? In 1919, his friends shipped him to Paris, hoping to find a cure. In Paris, his friends placed him at a very prestigious psychiatric hospital. Die psychiatrische Klinik Ville-Evrard liegt im Osten von Paris, in Neuilly-sur-Marne. Sie besteht aus einem großzügig angelegten Komplex von kleineren Hausblöcken inmitten einer weit ausgedehnten Parklandschaft. Antonin Artaud und Camille Claudel gehören zu den vielen prominenten Patienten, die hier behandelt wurden. Im Archiv der Klinik befindet sich auch die Akte eines armenischen Patienten, der hier im April 1919 aufgenommen wurde. Der Patient leidet abwechselnd unter Verfolgungswahn und Größenwahn. Rückzug auf sich selbst, Schweigsamkeit und Reizbarkeit. Sieht sich als Opfer von Verschwörungen und hält sich für einen Eingeweihten in die Geheimnisse der Natur und des Lebens. Muss interniert bleiben. Dass Komitas nach Frankreich gebracht werden konnte, ist vor allem Margarete Babayan zu verdanken. Ihr ist es gelungen, wohlhabende Armenier für die Unterstützung des Komponisten zu gewinnen. 3 Jahre lang lebt Komitas in der Psychiatrie von Ville-Evrard. Dann muss er im Sommer 1922 aus Kostengründen in eine einfachere Klinik verlegt werden. In Villejuif, im Süden von Paris, erinnert heute eine Büste an den berühmten Armenier. Villejuif, den 28. Juni 1928. Es tut mir leid, Ihnen auf Ihre Anfrage hin mitteilen zu müssen, dass sich am Zustand des Patienten nichts verändert hat. Er verschließt sich völlig und verweigert jeden Kontakt mit seinen Mitpatienten. Während ich früher zeitweise längere Gespräche mit ihm führen konnte, hat er nun schon seit Jahren kein einziges Wort mehr mit mir gewechselt. Eigentlich mit überhaupt niemandem. Eine der wenigen Ausnahmen war eine junge Frau, die hier für ein paar Tage als Vertretung gearbeitet hat. Mit ihr hat Komitas sich jeden Tag unterhalten, solange sie bei uns war. What I gathered, and this is objective from my research, is that he meditated a lot. Aus meinen Recherchen habe ich den Eindruck gewonnen, dass Komitas viel meditiert hat. Ich weiß nicht, ob er einen transzendentalen Zustand erreicht hat. Aber wenn Besucher kamen, sagte er manchmal esoterische Dinge. Zum Beispiel nannte er sein Zimmer in Villejuif ein Grab. Er sagte, wenn das nicht ein Grab ist, was dann? Bis zu seinem Tod im Oktober 1935 bleibt Komitas Patient in Villejuif. Einer der letzten, der ihn dort besucht, ist sein Freund, der Sänger Armenak Shakhmuradyan. Carmen. Bist du es? Wo warst du nur all diese Zeit? Comitas erkundigte sich nach gemeinsamen Freunden. Wir alle saßen mit ihm an einem Tisch und zeitweise fragte er völlig kohärente Fragen. Manchmal sagte er aber auch unverständliche Dinge und verlor sich in längeren Monologen. Das Universum ist sehr groß. Jeder hat dort seinen eigenen Platz. Der Primas von Rumänien sollte in seinem Haus bleiben. Genau wie ich in meinem. Unser Zuhause ist der Ort unserer nationalen Seele, die Grundlage für unsere soziale Einheit. Manchmal kommt eine Flut, eine blutige Sturmflut, und wischt unser Zuhause weg. Wenn ihr wie jetzt freundliche Gesichter macht, wird in eurem Hause Einklang herrschen. Wenn nicht, werden eure Familien zerstört. Wir fragten ihn, wie er seine Zeit verbringe, ob er etwas lese, ob er schreibe oder arbeitete. Nein. Solange ich hier bin und meine Frau und Kinder nicht bei mir sind und ich kein Zuhause habe, kann ich nicht arbeiten. Ich habe hier noch viel zu erledigen, viele Soldaten, auf die ich aufpassen muss. Das ist anstrengend, sehr anstrengend. Ich war gerade noch damit beschäftigt, als ihr kamt. Er begleitete uns in den Garten. Wir umarmten und küssten ihn immer wieder aufs Neue. Die Mädchen küssten seine Hände. Comitas bat sie, Grüße an die Salamander auszurichten. So hatte er früher immer scherzhaft seine Freunde und Studenten genannt. Auf dem Weg nach Çankırı. Der Komponist und der Völkermord. Ein Feature von Daniel Gutmann. Es sprachen Felix von Manteuffel als Comitas sowie Rainer Hohmann, Hartmut Stanke, Susanne Barth, Ulrich Marx, Robert Dölle, Reinhard Virchow, Guido Lambrecht und als Erzählerin Martina Gedeck. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz: Fari Shahin Sarimesche. Regie: Claudia Johanna Leist. Redaktion: Gisela Korves. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit dem Deutschlandfunk 2015. Die Sendung wurde gefördert durch ein Stipendium der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen.